Und weil ihr keine Stimme habt, hauen sie euch eine rein. Und weil's noch kein geschadet hat, hilft auch kein lautes Schreien. Und wenn das Blut von kleinen Seelen dann auf dem Gehweg rinnt, die Augen tot und ausgehöhlt, spielt ein verbranntes Kind. Es geht zu grad, es kriegt zu schnell, die Flügel sind gestutzt. Die Märchen wurden abbestellt, das Fell riecht abgenutzt. Barfuß durch die Plastikstadt, aus Urin und Stahl. Ein Kind, das keine Augen hat, hat auch keine Wahl. Und während es zu Hause dann an Liebe fast erstickt, kriegt es in der Schule dann mit allerfeinster Zärtlichkeit den Schädel aufgepickt. Und während man im Boden hockt und alle hoch zu einem bieten, stützt man sich in der Asphaltstadt wie Vögel von den Tränen. Und wenn es dann mit 15 Jahren am Boden liegt zerschellt, dann lesen wir in großen Lettern, was hat ihm bloß gefehlt. Ein letzter Satz an euch, an mich, an die, die manchmal schweigen. Wenn einer keine Stimme hat, dann muss man seine zeigen.